Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Ich habe mich heute nämlich aufs Fahrrad geschwungen und bin in die Südstadt gefahren. Da fahre ich nicht so oft, nur immer zum Training mal hier runter. Mhm. Zu Achim an den Kaffeetisch, also Teetisch. Und da bin ich an der Saale lang gefahren, ein Stück. Und dann die Hafenbahnstraße, die ja jetzt ein schöner Wanderweg, Fahrradfahrweg geworden ist. Und dort direkt an der Saale ist nämlich ganz frisch asphaltiert, also Richtung Rabeninsel. Ein Weg asphaltiert. Mhm. Und ich weiß, dass das dein Thema auch ist, dass du das auch schon mal gesehen hast und es nicht gut findest, oder? Ich fahre ja da praktisch täglich lang. Mhm. Das ist ja mein Weg. Die Hafenbahntrasse ist eine wunderbare Sache für die Lebensqualität in der Stadt und die wird auch heftig genutzt. Und wenn ich in die Stadt fahre, fahre ich immer auf der Hafenbahntrasse. Das ist wunderbar. Und da ist es mir eben auch aufgefallen in den letzten Tagen, dass dort eine riesen Kiesschicht auf dem Weg aufgebracht wurde, was eigentlich ein Hinweis ist, dass da eine Asphaltschicht draufkommt. Ich weiß auch, dass die, die ist jetzt drauf. Die ist schon drauf. Heute, ja eben, ich bin ja die gerade eben, drauf. Deshalb sage ich. Ich dachte, du hast nur die Kiesschicht gesehen. Nee, heute habe ich gesehen und es riecht auch noch, es ist ganz frisch, ekelhaft. Da ist Asphalt drauf. So, das muss man jetzt für alle beschreiben, die da nicht lang gehen. Das ist ja richtig Auenlandschaft. Ne? Das ist ein Weg, der durch einen Wald, Auenwald geht. Und jetzt müsst ihr mal gucken. Einer Ansicht nach ist es sogar Naturschutzgebiet. Mhm. Und da verbietet sich sowas ohnehin. Ich weiß, dass die Stadt schon länger den Weg, den Saaleradweg zwischen Hafenbahnbrücke, die heißt ja offiziell Grau-Meseberg-Brücke, Die Brücke, die grüne da, ja. Hm, genau. Und ja, die andere ist ja auch grün, die Gemsmer Brücke. Mhm. Also zwischen diesen zwei schönen Brücken, die gerade Strecke, das will die Stadt auch schon seit ewig asphaltieren. Ah, okay, was da unten lang geht. Und was natürlich für meine Begriffe idiotisch ist und was sich verbietet, weil zum Beispiel bei dem Hochwasser 2013 hat dieser Kiesweg keinerlei Schaden durch das Wasser genommen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dort zu asphaltieren, wo parallel dazu die Hafenbahntrasse als Asphalttrasse zur Verfügung steht. Ja, da muss man die zweite nicht auch noch asphaltieren. Und jetzt beginnen die, oder jetzt haben die schon, diesen Weg Richtung Pulverweidenschleuse, Pulverweidenteiche. Jetzt haben die den Weg schon asphaltiert und ich befürchte, dass dort die Asphaltorgie weitergehen soll. Genau. Und das scheint mir jetzt aber auch wie eine Manie. Auf der Peisnitz ist es auf der Peisnitz wurden zwei wunderbare Kieswege in den letzten Monaten asphaltiert. Und das ist ja nicht nur fraglich für die Natur schlechthin, die Jogger haben einen Nachteil. Ungesund. Und dann brauchen wir bloß ein paar hundert Meter weitergehen. Da werden Unsummen für Hochwasserschutz ausgegeben. Und im gleichen Atemzug werden dort die Wege in der Aue asphaltiert. Mhm. Aber ist Asphalt nicht hochwassertauglich? Also warum funktioniert das nicht? Hochwassertauglich. Ich weiß zum Beispiel bei dem Hochwasser an der Elster, da hat die Kraft des Wassers, das Asphaltband vom Elsterradweg, hat das einfach 100 Meter weiter geschleudert. Mhm. Da war das Asphaltband weg, hochwassertauglich. Ich weiß nicht, was an Asphalt hochwassertauglich sein sollte. Der Kiesweg, der hat sich als hochwassertauglich erwiesen. Mhm. Und der soll offensichtlich auch noch asphaltiert werden. In Deutschland wird täglich eine Fläche von 120 Fußballfeldern neu versiegelt. Hm. Ja, natürlich sagen die, das bisschen, der schmale Streifen, da kann das Wasser versickern. Ja, das sagen alle. Man muss es aber insgesamt sehen. Also da passiert eine ganze Menge hier in Halle. Also wo ich mich auch frage, warum eigentlich? Du bist ja jetzt nicht jemand, der nur hier also am Küchentisch mit Leuten schimpft, sag ich mal. Du bist ja auch aktiv. Ne? Du schreibst ja unter anderem auch in der Stadt. Nee, ich möchte auch Vorschläge machen. Ja. Ich sehe mich selbst als kritisch konstruktiv. Ich habe zum Beispiel dem Herrn Steglin vorgeschlagen, dass wir uns vor Ort treffen und die Probleme, die ich in meinen Briefen angesprochen habe, dass wir das vor Ort. Mhm. Aber darauf kriegt man natürlich von der Stadt keine Antwort mehr. Mhm. Denn er hat mir auf mein angesprochenes Problem, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, hat er mir zwar geantwortet, aber... Also treffen will sich dann niemand, so weit geht es dann nicht, ne? Dass man die Dinge dann wirklich vor Ort bespricht. Naja, weil das beschlossene Sache ist offenbar. Ne? Also will man dann nicht es machen. Geht jetzt nicht um das, ja. es geht um eine fertige Sache, die allerdings noch korrigierbar ist. Steintor-Passage, diese Treppe zu dem neuen Unicampus, die ist unter aller Kanone. Die hat ein Steigungsverhältnis. Genau, die ist wahnsinnig steil. Ne? Die ist unglaublich steil, nur für ganz, ganz junge Leute. Was machen Radfahrer? Was machen Rollstuhlfahrer? Stimmt, Kinderwagen? Also diese Treppe ist einfach, da frage ich mich, was Architekten, oder wie die so eine Treppe der Öffentlichkeit anbieten können. Wenn ich mal so zurückgehe, zu DDR-Zeiten waren unüberdachte Freitreppen von einem maximalen Steigungsverhältnis 30 cm Auftritt, 15 Steigung. Das waren völlig bequem begehbare Treppen. Und jetzt verbricht man Treppen, Auftritt 28, Steigung 20. Das ist unklar. Und das ist gefährlich im Winter vor allen Dingen. Es ist nicht nur im Winter gefährlich, es ist für ältere Menschen sehr schwierig begehbar und vor allen Dingen, es gibt dort überhaupt keine Zwangspunkte. Also was dort einzig und allein hingehört, ist eine Rampe, die für alle nutzbar ist. Ja. Und man kann diese Rampe auch zum Beispiel mit einem engmaschigen Gitterrost ausführen. Das heißt, man braucht überhaupt keinen Winterdienst, so wie zum Beispiel die Fußgängerbrücke an der Rabeninsel. Da ist überhaupt kein Winterdienst nötig, da fließt alles ab, das versickert, das lässt sich wunderbar machen und dort ist Platz ohne Ende. Ich weiß nicht, wie es zu dieser absurden Idee mit dieser wahnsinnig steilen Treppe kam. Nun gibt es ja, also gerade jetzt hier oben der Steintorplatz ist ja, wird ja immer so gern als Vorzeigeobjekt, ne? So mit Bürgerbeteiligung und Planungsverfahren. Ist alles so super gelaufen und alle sind glücklich. Das siehst du jetzt also offenbar ja ganz anders, also zumindest an dieser Treppe. Also das eine Element, das ist für meine Begriffe, wie man so schön sagt, tüchtig in die Hosen gegangen. Mhm. Es gibt ein paar positive. Natürlich ist es toll, dass jetzt vor dem Steintor 2 Meter vor der Fassade die Autos nicht mehr lang brummen und dass da jetzt eine entspannte Zone ist. Allerdings fehlen mir da die Einfahrsperren für die Autos. Zwischen der Straßenbahn-, Fußgänger-, Radfahrerzone und Autoverkehr hätte ich mir eine richtige, so in Form von Betonwürfen oder wie auch immer, man kann es auch elegant baulich lösen, wie das in anderen Städten üblich ist und auch in anderen Ländern, wenn man sich mal so umguckt. Aber davor hat man in Halle richtig Angst, die Autos wirklich auszugrenzen. Das ist eine starke Autolobby hier, ne? Man sagt natürlich, ja, die Fläche muss befahren werden, wenn jetzt Bühnen aufbauten für Veranstaltungen, Steintor, das kann man ja machen. Man kann eine Lücke machen, wo Autos reinfahren können, die bei Bedarf geöffnet wird. Mhm. Aber man sieht das ja schon wieder, die Einfahrt Ludwig-Jucher-Straße, der Imbissbesitzer, der parkt also dort schon, das ist schon sein Platz. Mhm. Und so fängt das an und man sieht ja in Halle überall, wie das dann weitergeht. Mhm. Man muss nur mal durch die große Ulrichstraße gehen, tagsüber. Die Fußgänger kommen auf ihrem breiten, schönen Fußweg nicht voran. Mhm. Ist alles beparkt. Dort ist es nur am Tag, solange die Geschäfte geöffnet sind. Die kleine Ulrichstraße ist Tag und Nacht geparkt, wo Fußgänger kaum eine Chance haben. Jetzt, du beschreibst das jetzt so als einmal als Nutzer, also ich habe schon erfahren, du fährst viel Rad, du bist so auch viel unterwegs, aber du hast ja auch einen fachlichen Hintergrund, ne? Du guckst das ja nicht nur als Nutzer. Naja, ich sehe das wahrscheinlich auch etwas kritischer, weil ich als Bauingenieur sieht man das nochmal anders. Mhm. Ja, und das ist vielleicht so, wenn man aus einer anderen Berufsgruppe kommt, ist man da nicht so sensibilisiert. Mhm. Das ist aber auch völlig normal, nee, auch finde genau. ich. Jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Weg an den Pulverweiden und was da so auf der Peisnitz passiert ist. Also da gibt es also Menschen hier in der Stadt, die das, und du bist jetzt nicht der Erste, ne? Es gibt viele, die das kritisch sehen und die aber ja offenbar nicht gehört werden. Ne? Also so eine Stadtverwaltung, sage ich mal, oder Stadtplanung macht da trotzdem Asphalt. Kannst du jetzt erklären, warum? Erklären kann ich mir das nicht, aber vielleicht noch eine kleine Sache dazu. Ich habe vor Jahren, als die großen Pappeln noch standen an dem Weg zwischen den beiden Brücken, da waren da richtig Schlammlöcher und der Weg ist für viele ein Arbeitsweg, einfach mit dem Fahrrad, der ist stark befahren. Und da habe ich das geschafft, vom Tiefbauamt den Herrn Weise da mal mit hinzukriegen. Und ich wollte ihm den Zustand zeigen und wollte ihn bitten, dass da mal ein paar Fuhren Kies breit gemacht werden, das ein bisschen verdichtet wird, um die Schlammlöcher zu beseitigen. Mhm. Und er ist wirklich gekommen. Wir sind zusammen den ganzen Weg abgegangen und hat mir gesagt, ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Und er hat gesagt, aber Schwarzdecke kann ich Ihnen hier sofort machen. Aber das Umweltamt ist dagegen. Und wissen Sie, was wir da machen? Da machen wir gar nichts. Ja. Also das heißt, Asphalt ist billiger als ein Kiesweg? Oder was ist die Entscheidung? Also es ist doch nicht schlimm, wenn ein Umweltamt gegen Asphaltweg ist, dann muss man irgendwas anderes machen. Aber da hat er keine Lust drauf, oder was? Nee, also... Das ist zu kompliziert. Ich weiß nicht, aber das ist generell... wird überall gerne asphaltiert jetzt, ich weiß nicht. Und so haltbar ist es ja gar nicht. Noch dazu, wenn dort Bäume sind, nach kurzer Zeit, die Wurzeln der Bäume, die kriechen dann unter dem Asphalt lang und schaffen dann so unangenehme Huckel, wie wir das ja überall kennen, wer jetzt Rad fährt oder auch einen Kinderwagen oder so. Die sehen ja, wie so eine Asphaltdecke dann in so bewachsenen Gebieten, wie die dann aussehen kann. Man könnte ja jetzt böse sein und sagen, ja, vielleicht hat jemand in der Stadtverwaltung einen guten Freund oder einen Verwandten oder Bekannten, der Asphalt verkaufen möchte. Ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt. Solche. Ich meine, Beziehungen finde ich ja toll und wenn die für die Allgemeinheit gut sind, wenn es der Öffentlichkeit gut tut, dann sollen ja die Beziehungen ruhig benutzt werden. Aber sag mal, so eine Verwaltung kann ja auch nicht allein agieren. Ne? Da gibt es einen Stadtrat, da, wo auch also eine kräftige Fraktion, Grüne eigentlich sitzt. Es gibt so Arbeitskreis Hallische Auenwälder, die also zumindest gehört werden auch in der Presse. Hast du zu denen irgendwie Kontakt? Meine letzten beiden Briefe, die habe ich auch an den Verteiler, an alle Stadtratfraktionen auch geschrieben. Und ich habe von keinem eine Antwort oder irgendeine Reaktion in einer Form erhalten. Und nun weiß ich nicht, wie die solche Bürger bedenken, was ich da nun denken soll, ob die sagen, ja, das ist lapidar, was der da will, das ist überhaupt nicht von Belang. Aber ich habe keinerlei Reaktion, sodass ich überhaupt nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen soll. Also fühlst du dich dann eher allein mit deiner Kritik? Na, man fühlt sich ein bisschen ohnmächtig. Ich möchte aber ja, zu dem Thema, gerade zu dem Asphaltthema, ich weiß nicht, ob ich die Zeit finde in den nächsten Tagen, dass ich einfach mal zum Umweltamt gehe, einfach mal hingehe, an die Tür klopfe und frage, wie das zusammenhängt. Wieso hier asphaltiert wird. Stimmt, der Heine hat ja gesagt, das Umweltamt lässt das eigentlich nicht zu mit dem, ne? Das war, also das, vor, ein paar Jahre her. Das war vor Jahren. Mhm. Das war vielleicht vor 4-5 Jahren schon. Ja, aber Umweltschutz ist doch jetzt nicht. Aber jetzt ist nicht weniger ja, der Umweltschutz in dem Bereich ist ja, das Gleiche geblieben. Ja? Aber ich weiß nicht, wie die Leute dann unter Druck gesetzt werden oder unter Druck geraten können, dass sie dann plötzlich sagen, ja, dann asphaltiert es doch. Ich weiß zum Beispiel, dass der ADFC im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, wo ich ja auch Mitglied bin, dass die für die Asphaltierung dieses Wegs sind. Und da bin ich aber ganz konträrer Meinung. Wir sind ja keine Autofahrer. Mhm. Wir müssen uns ja irgendwie, Radfahrer sind ja naturnah. Mhm. Und wir brauchen um Gottes Willen nicht jeden Kilometer asphaltiert. Ein ordentlicher Kiesweg tut das auch, und zwar wunderbar. Ja, man argumentiert beim ADFC immer, ja, das ist ein Fernradweg und der muss in Asphaltqualität ausgeführt sein. Der Meinung bin ich absolut überhaupt nicht. Ich sehe das wirklich ganz anders und da bin ich eben auch völlig konträr. Wie läuft denn das da ab, so eine Diskussion? Ja, das wird bei Mitgliederversammlungen wird sowas diskutiert und da bin ich so einer der Widersacher. Ich bin aber jetzt lange nicht bei der Versammlung gewesen, aber ich weiß, dass die für die Asphaltierung sind. Es kann sein, dass die da bei der Stadt auch dafür gesprochen haben. Sag mal, wir meckern jetzt so ein bisschen, ne? Oder wir kritisieren. Ne? Gibt es auch was Gutes, was in letzter Zeit passiert ist? Ja, es gibt auch was richtig Gutes. Jetzt mache ich mal noch einen Sprung. Mhm. Der Böllberger Weg ist ja jetzt neu gemacht. Genau, der ist jetzt auch offen. Und da muss ich was Gutes sagen. Die Kreuzung Hafenbahntrasse Böllberger Weg, also das ist eine totale Überraschung, ist ohne Schwellen, ohne Stufen ausgeführt. Und die Leute, die da jetzt fahren und das als selbstverständlich angenehm empfinden, dass die den Böllberger Weg queren können, ohne über mehrere Schwellen zu rattern, wo vielleicht die Fahrradtasche abspringt oder für Rollstuhlfahrer. An solche Leute muss man ja noch zuerst denken und dann erst am Radfahrer oder Kinderwagen und so. Der ist jetzt wirklich, in der Fachsprache heißt das, auf Null abgesenkt. Die unterschiedlichen Nutzungsflächen sind aalglatt auf Null abgesenkt. Das ist ein Wahnsinnserfolg. Vorausgegangen sind seit mindestens 10 Jahren haarsträubende Diskussionen mit dem Tiefbauamt, die immer auf ihren wasserführenden Kanten bestanden. Und jetzt geht es ohne. Das ist ein Riesenerfolg. Das ist wirklich, und das ist was Gutes. Ähnlich ist es auch am Steintor mit den Radwegen, aber leider nicht konsequent. 80% ja, 20% nein. Lass uns doch an der Stelle einfach Schluss machen. Da ist es Schluss. Und wie gesagt, du hast ja noch mehr Themen auf Tasche. Dann treffen wir uns eben in 4 oder 6 Minuten. Es gibt ganz unterschiedliche Themen. Ja. Die Werbung in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn die Fenster zugeklebt werden, also dazu, das kümmern wir als Thema. Ich habe jetzt meine Gäste aus Ungarn vom Bahnhof abgeholt. Wir steigen in die Straßenbahn und die Fenster sind mit Werbung zugeklebt. Könnte ich verrückt werden. Ja. Für mich selbst auch ist es sehr unangenehm, in so einer abgedunkelten, verklebten Straßenbahn zu sitzen. Und auch jetzt mal hinsichtlich des Wunsches, Kulturhauptstadt zu werden. Naja, das ist ja abgewählt. Ne? Also kann man auch die Straßenbahn... Was ist abgewählt? Hat der Stadtrat abgewählt und... Ich hätte sonst die schriftliche Garantie gegeben, dass es Halle nicht wird. Obwohl mein geliebtes Halle, ich bin ja geboren in Halle und die Stadt ist wunderschön, nur der Umgang mit der Stadt, das tut mir so weh. Das tut mir echt weh. Ich mache an der Stelle aus. Wie gesagt, wir treffen uns in 6 oder 8 Wochen wieder oder wenn du ein anderes akutes Thema hast. Habe ich schon jede Menge. Gut. Okay. Wir können über Architektur und Städtebau, die Siedlung...